Abschnitt 11 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Miniaturen von Karl Hauptmann. Sphinx. Ein blitzender Diamantring, lang wie ein kleines Schild, am bleichen, schmalen Mittelfinger der bleichen, schmalen Hand. Ein großer, leuchtender Rubin, von Diamanten gehalten, am bleichen, kleinen Finger und die zarten Nagelspitzen rosig durchschienen und feucht glänzend. Und um das gebrechliche, bleiche Gelenk aus seidigen Falben hingen Blumen und Perlen und Steine in reicher Wirrung. Die schmalen, bleichen Finger regten sich nicht. Die Hand ruhte auf einem Buche, das in samtenen blauen Hüllen auf den weißen Tempelstufen lag. Silberne, köstliche Blumen waren in den Umschlag gewoben. Ein Diamant mit einem weiten, bleichen Perlenkränzchen war wie eine Sonne hineingestickt. Es war ein köstliches Buch. Und der junge Arm stützte sich, die bleiche Hand ruhte unbeweglich auf dem Buche und wagte noch immer nicht, die Blätter zu breiten. Das Buch lag in tiefster Stille. Nur ein paar Sonnenkringel fielen auf das Buch und auf die Hand. Und das glänzende junge Auge, die schöne, stille Sonnenkraft der Seele, suchte in den Schatten der alten 1000-Jahr-Eiche aufwärts in die Wipfelknorren und Äste, wo mit scharfem Reißen der Rinde zwei Eichkatzen sprangen. Aber das glänzende junge Auge hatte kaum dessen geachtet. Große, schöne Schattenscheine lagen in zärtlichen, entrückten Zügen. Die Perlenkette um den lichten Hals sahen die Bienen, die vom See kamen. Der Tag war neu und wurde alt. Die jungen Mienen regten sich selten, die am frühen Morgen hineinhorchten in den steigenden Silberglast der Wellen und dem Zuge der Wildenten hoch in die kühle Morgenluft nach. Und wenn der Tag sank, in die einsamen Spiele der fast unsichtbaren Flieger am Uferrande, wo unaufhörlich Wellenkräusel erwachten und hinstrichen. Sie horchten hinein und wussten nichts davon. Alles ging wie im Traum von dannen. Alles kam und ging, ohne dass ein Wunsch aus der Seele der Frühen aufgestiegen, der den Traum und die Sonne mit ihren glänzenden Netzen um Astwerk und Tempelsteine gehalten hätte. Wie eine junge, einsame Königin kauerte die schöne Zarte auf den Tempelstufen. Ihre Gewandung fiel in reichen, weichen Falten nieder. Die kaum erblühte Gestalt war in geheimer Ahnung voll unbegreiflichen Lebens, biegsam wie ein schlanker Stahl. Eine Goldschnur schloss die feine, weiche, schlohweiße Leibesmitte, dran Blumengewinde aus Perlen und Edelsteinen leise tönend in den jungen Schoß hingen. Der Tag war neu und wurde alt. Die unbegreifliche Hohe kauerte jede Frühe auf den Stufen des kleinen Marmortempels und jeden ersten Sonnenstrahl sog sie ein wie ein Fest, unbegreiflich hineinstarrend, wo in Aufgang die Taggebärerin aus der fernen, schattenden Woge sprang. Um die Hohe, die keine Wünsche hatte, lag weit ein einsames Reich. Und die Sonne erfüllte das Reich. Aus der Erde und aus den Felsen sprangen Quellen empor. Einsame Gänge im Schatten uralter Eichen, wo nur ein Adler hoch im Blätterwerk bäumte, lagen und träumten. Weite Rasen, wo marmorne Götter rings standen und träumten und nur ein paar listige Meisen herumschwirrten im Zank und dann verflogen. Eine Königspracht. Aus Springbrunnenbecken in marmorne Bleiche lag es hineingebreitet, wie Spiegel des Himmels und seiner Tiefen und Bläuen glänzte die Fülle quellender, perlender, springender Tropfen, die leise tanzten zwischen überhängenden Blütenfluten, tausenden hingewehter blühender Dolden und zitternder Goldrispen und Kaskaden von vollen Rosen. Wie ein sich nie genug tun können, in heimlichem Drängen und Duften und Flüstern und Raunen und Rauschen und Rieseln und Leuchten und Atmen rings. Auf die zarte Hohe fielen Blütenblätter, aber nie brach sie einen Zweig. Sie staunte in die Ätherlüfte und hörte den Häher kreischen im Astwerk und sah die Fische wie silberne Zauber über die Fluten schnellen. Sie sah ihre fließende, schlohweiße, weiche Gewandung, aus der ein goldenes Schülein mit einem blitzenden Demant schüchtern lugte. Sie legte ihr junges, zierliches Kinn auf ihr Knie, weil sie auf den Stufen des Tempels hockte. Sie träumte hin. Sie saß wie versunken, wie die Säule aus bleichem Marmor so stumm, wie der alte rissige Eichstamm, der Schatten gab, so nur schwer und fern hin und her wiegt und ohne Wunsch in unbegreiflicher verhaltener Kraft. Der Tag war neu und wurde alt. Eine Königspracht um sie. Im vollen Haar, schattendunkel wie Rabenfedern, saß ein Diadem, das wie Tau glänzte. Und wenn man die Augen der Jungen emporschauen gesehen, einen Augenblick auch schien wie nie gestillte Tränen. Aber das Auge der Jungen weinte nie. Nie hatten sie Bienen und Heer und dann die weißen Möwen, die der Wind heranwehte um den Tempelstein, von den fernen Glitzerwellen draußen, je weinen gesehen. Und die Hand lag und wachte noch immer auf dem Buche, wie ein treuer Wächter über einem Schatze. Die Edelsteingehänge ums weiche, blühende Armrund lagen ganz still. Die Augen lauschten und die schmalen, bleichen Finger lauschten. Vom hohen Schlossturm her kamen Glockentöne, die den Abend ins einsame Reich, ins ferne Land hinter den hohen, weiten Mauern, in die See hinausriefen. Kein Lächeln schwebte um die Schattendunkel der Augentropfen, ob sie gleich so tief waren wie der blaue Himmel in Nächten. Kein Erzittern der bleichen Wangenhaut, das in der jungen heiße, heilige Züge eine leichte Falte oder ein sanftes Grübchen gelegt. Streng und geheimnisvoll lauschte sie den kurzen, hastigen Glockenschlägen, bis sie schwiegen. Dämmerung kam. Der Tag war neu und wurde alt. Und im Dunkel der Nacht saß die Junge in der Königspracht, die in Finsternis einsank. Dann erhob sie sich langsam. Schön und schwer war das leise Wogen ihrer Gewandung, als wenn Licht sich sammelte, die winzigsten Tröpfchen Licht sich sammelten, nun nur aus ihr zu glänzen, Lichtschimmer wie Sonnensäume um Wolken. Sie trug das köstliche Buch. Sie hatte es aufgetan. Die Blätter des Buches rauschten, wie der Wald rauscht, flüsterten wie die Seewellen. Das Buch trank Nacht ein, das ganze stille, ewige Geheimnis. Im Tempel stand die hohe Zarte jetzt aufrecht. Ihr Nacken schimmerte. Das Kettlein aus Perlen am Halse war wie lauter Lichttropfen. Sie stand am Opferstein, wo aus bleicher Schale eine blaue Flamme emporschlug, eine blaue, zündende, stumme Flamme. Auch die Flamme schien aus der Nacht und den ewigen fernen Gründen zu atmen. Rings eine Königspracht in der Finsternis, versunken, verschlafen. Die Fenster des fernen Schlosses hatten gar kein Licht. Die Diener drinnen warteten seit ewig und schliefen. Der Tag war neu und wurde alt. Die blasse Flamme sog Nacht ein und atmete hörbar. Die Blätter des Buches sogen die nie gedeuteten Stimmen. Die Augen der Jungen waren unbegreiflich und hart. Wie eine Hüterin stand sie, wie eine grausame Wächterin, heimlich wie eine Löwin zum Sprunge. Sie zitterte nicht. Sie hatte alles Licht getrunken und trug die Nacht im Auge. Wehe dem, der die Stille störte. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Katharina Glowalla.